Lektion 8, Hörtext 4. Kriminelle oder Rebellen? Was wären die guten Bürger ohne die bösen Buben? Wer die Begegnung mit der Wirklichkeit seiner Kindheitshelden nicht scheut, der greife zu soeben erschienenen dreibändigen Geschichte der deutschen Räuberbanden. Da findet sich auf mehr als 1000 Seiten spannende Sozialgeschichte über Outlaws und Underdogs, Verbrecher und Robin Hoods. Die beiden Herausgeber, Heiner Böhnke und Hans Sarkowich, haben zeitgenössische Berichte über berühmte Räuber und ihre Banden zusammengetragen, vor allem aus der Hochzeit des Räuberwesens zwischen 1790 und 1850. Das Volk war arm. Polizei und Gesetz waren käuflich und damit auf Seiten des Geldes. Und so wurden Leute wie der Schinderhannes schon zu Lebzeiten als Volkshelden gefeiert und zum Mythos. Sie galten als Inbegriff von Rebellion, Männlichkeit, Abenteuer und Freiheit. Doch die Quellen zeigen, die meisten waren keine edlen Rebellen, sondern brutale und gefährliche Kriminelle, die ebenso brutal von Polizei und Justiz verfolgt wurden. Weil sie sich bei ihren Liebeszügen an die reichen Bürger hielten und die Armen verständlicherweise eher verschonten, stilisierte sie das unglückliche Volk zu Sozialrebellen, was sie jedoch in den seltensten Fällen waren. Doch kaum einer hatte sich sein Los wirklich selber ausgesucht. Die meisten waren arme Handwerker, die gezwungen waren, am Rande der Gesellschaft zu leben. Müller zum Beispiel, aber auch Köhler, Schäfer und Abdecker. Sie alle waren Angehörige sogenannter unehrlicher Berufe, die weniger Rechte als andere Handwerker hatten. Viele von ihnen wurden in die Kriminalität getrieben, weil sie anders nicht überleben konnten. Und für ihr schweres Schicksal mussten sie oft teuer bezahlen. Auf Raub stand die Todesstrafe. All das lässt sich auf das Spannendste den vorliegenden drei Bänden entnehmen. So viel Lesewonne über anrüchige Volkshelden gab es so kompakt noch nie. Mag da auch manches Kritische anzumerken sein, zum Beispiel fehlt ein Register, so handelt es sich doch um eine repräsentative Sammlung. Die romantische Fantasie vom tapferen und liebenswerten Räuber wird überzeugend widerlegt. Und dennoch wird sie weiterleben. Als alter Ego des braven Bürgers, dem sich der Räuber seinerseits gar nicht so fern fühlt.